Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Heute erwarten euch folgende Beiträge aus der wunderbaren Welt des Widerstands. Zunächst gab es eine Solidaritätskundgebung mit Andreas Krebs, einem hungerstreikenden Gefangenen, der in Italien sitzt und merkwürdigerweise dort vom deutschen Staatsschutz unter Druck gesetzt wird. Er selber ist schwer krank, ist in einem Hungerstreik getreten, fordert seine medizinische Versorgung. Und am vergangenen Montag gab es verschiedene Kundgebungen, so auch in Berlin. Andreas' Lebensgefährtin war vor Ort und berichtete ziemlich eindrücklich von dem, was da los ist. Das hört ihr heute hier als erstes in der Sendung, denn das ist sehr dringend verbunden mit einem Solidaritätsaufruf. Dann übernehmen wir von Radio Korax einen Beitrag, ein Interview, was Lisa von Radio Korax auf dem zweiten Vorbereitungstreffen zum Frauenstreik gemacht hat, was ebenfalls am vergangenen Wochenende in Berlin stattfand. Das könnt ihr heute hier in der Sendung hören. Wir haben eine Kolumne von dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal, wo er sich Gedanken zu der Rhetorik über radikale Politik in den USA macht. Das vor dem Kontext der US-Geschichte. Sehr interessant und auch leicht amüsant. Und dann haben wir natürlich den Service-Teil in dieser Sendung. Es gibt den Demo-Ticker. In den nächsten Tagen gehen wir für das Syndikat auf die Straße. Und natürlich gegen Nazis. Die wollen im Umland von Berlin eine ziemlich dusselige Demo durchführen und dem wollen sich Menschen in Templin in den Weg stellen. Das ist dann Inhalt des Demo-Tickers. Und natürlich auch die Veranstaltungshinweise. Wie immer gibt es unheimlich viele Dinge in Berlin zu sehen, mitzumachen, zu bestaunen oder sich einzubringen. Und das soll heute hier euch in der nächsten Stunde unterhalten. Dazu etwas ausgesuchte Radau-Musik von mir. Mein Name ist Markus. Los geht's. Just to relieve the boredom. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Am Montag dieser Woche fand nahe dem Berliner Tiergarten vor der italienischen Botschaft eine Kundgebung in Solidarität mit Andreas Krebs statt. Andreas Krebs ist ein Gefangener, der seit einiger Zeit in Italien in Haft sitzt. Er hat vorher fast 17 Jahre in Deutschland in Haft gesessen. Er ist immer wieder vom Staatsschutz drangsaliert worden. Er hat sich in der Haft sehr solidarisch verhalten mit anderen kämpfenden Gefangenen. Er hat sich gegen Rassismus, gegen Homophobie und allgemein gegen die Repression dort und die Ausbeutung im Knast gewehrt. Er ist gesundheitlich stark angegriffen, nachdem er endlich aus der Haft entlassen worden war in Deutschland. Ist er in Italien unglücklich mit jemandem in eine Konfrontation geraten. Die Person ist gestorben. Es sieht noch überhaupt nicht danach aus, als ob irgendwas geklärt wäre in diesem Fall. Er wird beschuldigt, diesen Mann ermordet zu haben, bestreitet das und sagt, er hätte überhaupt nicht Schuld an dem Tod dieses Mannes. Jedenfalls sitzt er jetzt seit ewiger Zeit, nachdem er in Deutschland festgenommen und wieder ausgeliefert wurde, in Italien in Haft. Er ist inzwischen sehr krank, bekommt keine adäquate medizinische Versorgung. Wir kennen das ja, wir haben das schon oft hier in dieser Sendung auch bei anderen Gefangenen berichtet. Gerade bei Gefangenen, die schon etwas älter sind und viel Zeit im Gefängnis verbracht haben, ein großes Problem. Und er ist jetzt in einen Hungerstreik getreten am 2. Februar und er fordert endlich medizinisch versorgt zu werden. Seine Lage ist äußerst bedrohlich, denn er ist wirklich sehr schwer krank. Ihr werdet das später gleich hören. Seine Lebensgefährtin hat der Kundgebung in Berlin geredet. Hier zunächst die allgemeine Lage, wie sie sie gerade sieht. Also ich wollte mal schnell von der Kundgebung hier das Schreiben vorlesen, um den es geht, um Andreas. Also ich bin seine Frau und das schon seit knapp 4 Jahren. Ich lese mal vor, Andreas ist ein Langzeitgefangener, welcher über 18 Jahre seines Lebens hinter Gitter sitzt. Also 2 Jahre haben sie ihn jetzt schon vor kurzem wieder aus dem Verkehr gezogen. In dieser Zeit stellte er sich gegen Rassismus, Homophobie, Ausbeutung im Knast. Er beteiligt sich an Solidaritätsstreit für kämpferische Gefangene in Griechenland. Er unternahm 2 Ausbruchsversuche, zwar nicht von mir, aber da, wo er herkommt, und macht unzählbare veröffentlichte Briefe auf das Leid, was in welchem Knast immer jeden Tag zutage gelegt wird. Am 2. Februar ist Andreas in den Hungerstreik gegangen. Aus dem Grunde, da die medizinische Versorgung, so wie in Magdeburg, auch in Volkstedt, also Deutschland, keine medizinische richtige Versorgung, so wie auch in Italien, das nicht für richtig gehalten wird. Italien hat dafür keine Gelder übrig, um 3 Bedienstete abzustellen. Das sind die Gründe, warum Gefangene in Italien nicht in Haft kommen. Während ihm gerade beide Nieren ausbluten, wird er 23,40 Minuten jeden Tag auf 6 Quadratmeter eingesperrt. Die notwendige medizinische Behandlung wird ihm schon seit dem 18. März 2018 verwehrt, also wie gesagt in Deutschland. Im Moment ist Andreas nicht in der Lage, ohne Gehhilfen von A bis B zu gehen, weil er Blut im Urin hat und auch beide Hüften versagen. Es schlägt also in dem ganzen Körper raus, so auch Herzversagen, so dass er letztens umgekippt ist im Krankenhaus, dann dort wieder mal Platz für ihn frei war für 2 Tage, dann ist er wieder aufgewacht und wurde wieder in die Zelle zurückgeschmissen. Mehrere sind an diesem solidarischen Streit auch oder Streik mit Andreas zusammengetreten, den allen das Lebensmittelgeld der Angehörigen verweigert wird. Keiner kriegt Geld, geschweige Einkauf. Alle, die dort sich verbündet haben, kriegen seit 3 Wochen nur das Notwendigste, um zu überleben. Also wir haben uns heute hier versammelt, um diese ganzen Situationen im Knast in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, einfach mal hier auf Blatt Papier zu bringen. Und ich bedanke mich bei allen, die heute so zahlreich erschienen sind, auch die hinter den Leuten stehen und uns beobachten, einfach mal ein bisschen Solidarität zeigen. Wäre nett von euch. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr hört im Hintergrund, dass es nicht sehr viele Leute waren, die gekommen waren. Ich würde schätzen, 25 bis 30 Leute waren da. Ich war etwas verwundert, ich hatte ein paar mehr erwartet, denn es ist sehr gut dokumentiert gewesen. Die Situation von Andreas Krebs ist in den letzten Jahren in den einschlägigen Medien eigentlich recht gut dargestellt worden. Es werden Briefe von ihm veröffentlicht, zum Beispiel auf de.indimedia.org, und es gibt eine gut gepflegte Soli-Blog-Seite für ihn. Auch im Stressfaktor, dem Berliner Veranstaltungsterminkalender, war die Kundgebung gelistet. Aber naja, 16 Uhr nachmittags ist natürlich für viele auch schwer, die arbeiten müssen und dann da eben nicht kommen können. Das Wetter war jedenfalls hervorragend, es war absolut schönes Frühlingswetter. Und die Lebensgefährtin von Andreas Krebs führte dann weiter aus, was der Staatsschutz, vor allen Dingen auch der deutsche Staatsschutz, noch so alles auf der Pfanne hat, wenn es darum geht, Gefangene auch im entfernten Italien zu terrorisieren. Hört selbst. Ich hatte also die letzte Info vergessen, euch mitzuteilen vom 15.02., wo mein Mann mich anrief. Ich hatte ja gesagt, dass Andreas keinen Besuch kriegt, außer von seiner Ehefrau, keine Familienangehörige, niemand darf kommen. Am 15.02. hat Andreas Besuch bekommen von Leuten, die er absolut nicht kannte. Und das war das Kriminalamt Italien. Italien ist angefragt worden vom Bundeskriminalamt Deutschland, da ja Andreas angeblich zugehörig der ehemaligen RAF-Leuten zuständig ist und weiß angeblich, wo die sich aufhalten, wurde ihm zugesichert, wenn er mit dem Bundeskriminalamt in Berlin sowie in Italien zusammenarbeitet, mitteilt, wo die RAF sich aufhält, würde Andreas sofort Haftentlassung kriegen, sofort. Andreas war sehr erstaunt über diesen Besuch und hat sich danach sofort wieder in die Zelle verlegen lassen und fand es einfach nur lächerlich. Also ich wollte einfach dazu mal sagen, wie der Staat dazu bereit ist, Leute zu erpressen und einfach Besuch abzulehnen. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich Besuch verschaffen, die Tür eintreten, auf kleine Kinder losgehen, sowie auf Leute, die schon in Haft inhaftiert sind, einfach Sachen zu erpressen, die gar nicht erpressbar sind, geschweige bei solchen Leuten, die einfach ihren Mund halten und für sich denken. Das wollte ich einfach nochmal mitteilen. Ja, unglaublich, ne? Der deutsche Staatsschutz schickt den italienischen Staatsschutz los. Sie sollen einen Mann in eine lebensbedrohliche Lage bringen, um ihn nach irgendwelchen anderen Leuten auszuforschen. Andreas Krebs ist schwer krank. Er hat, wie wir gehört haben, Blut im Urin. Er kann nicht mehr aus eigenen Kräften laufen, ohne Gehhilfen. Er hat fast keine medizinische Versorgung dort im italienischen Knast. Und sie sagen ihm, wenn er irgendwelche Leute in Deutschland verrät, angebliche RAF-Terroristen, dann würde er seine Sorgen los sein. Was ist hier los? Wir kennen solche Berichte aus der Türkei. Wir wissen, dass sowas in Spanien passiert. Natürlich wissen wir auch, dass das in Deutschland und Italien schon passiert ist. Aber sie geben vor, Rechtsstaaten zu sein. Und sie lassen einen Gefangenen in so eine Situation kommen, in eine lebensbedrohliche Lage, um Informationen aus ihm rauszupressen. Natürlich ist Andreas Krebs kein Einzelfall. Die Soli-Gruppe der Gefangenengewerkschaft, hier die Berliner Soli-Gruppe, die war ebenfalls vor Ort und die hatten auch was zu sagen, das hört ihr jetzt. Redebeitrag Soli-Gruppe Berlin, der GGBO. Wir sind heute hier, weil wir uns solidarisch mit Andreas und allen anderen kämpfenden Gefangenen zeigen. Andreas befindet sich seit dem 2. Februar im Hungerstreik und fordert medizinische Versorgung und Besuch seiner Familie. Auch Gefangene in der BRD fordern ständig eine bessere oder überhaupt eine medizinische Versorgung hinter Gittern und den Kontakt nach draußen. Immer wieder erreichen uns Berichte von Gefangenen, in denen deutlich wird, dass die Gesundheit von Gefangenen für den Justizapparat keine Rolle spielt. In der JVA Tegel wird bei allen möglichen körperlichen Beschwerden lediglich Ibuprofen verabreicht. Eine andere medizinische Versorgung gibt es nicht. In der JVA Bützow dürfen Gefangene Wochen oder Monate lang auf ärztliches Personal warten. Körperliche Beschwerden verschlimmern sich in der Zeit oft so dramatisch, dass am Ende nur noch ein langer Krankenhausaufenthalt hilft, die von der JVA verursachten Schäden zu minimieren. Und in der JVA Neumünster ist auch nie so wirklich klar, wo gerade ärztliches Personal anzutreffen sein könnte. Dafür werden die Gefangenen psychiatrisiert und eine frühere Haftentlassung ist für die meisten nicht in Sicht. Der Kontakt nach draußen wird in deutschen Knästen ebenfalls ständig unterbunden. In Tegel kommen unsere Briefe oft gar nicht an. Anscheinend werden sie von den BeamtInnen regelmäßig in den Mülleimer geschmissen, statt sie den Gefangenen auszuhändigen. Ebenfalls hören wir oft von Gefangenen, dass sie uns geschrieben haben. Entweder erreicht uns ihre Post erst nach Monaten oder eben gar nicht. In diesem Knast gestaltet sich die Situation aber oft noch einmal schwieriger. Sobald die Bediensteten erfahren, dass Gefangene mit Soli-Gruppen in Kontakt stehen, wird im Knast schnell überlegt, welche Repressalien genutzt werden können, um den Gefangenen Angst zu machen und die Kommunikation somit zu unterbinden. Viele Gefangene lassen sich von der massiven Repression aber nicht einschüchtern. Sie kämpfen weiterhin solidarisch, fordern, was ihnen zusteht und lassen sich nicht spalten. So auch Andreas. Obwohl seine Situation mehr als kritisch ist, bleibt er kämpferisch und lässt sich nicht kleinkriegen. Für viele hier draußen ist die Situation von Andreas wahrscheinlich kaum vorstellbar. Aber der Mut und die Kraft von ihm sind hinter Gittern nicht selbstverständlich. Knast unterdrückt Gefangene tagtäglich. Mit Mitteln wie der Isolation, Zellenrazzia, Unterbindung des Kontaktes nach draußen und auch der Verweigerung der medizinischen Versorgung soll jeglicher Widerstand gebrochen und Gefangene klein gehalten und zum Schweigen gebracht werden. Gefangene, welche rebellisch und widerständig sind oder sich sogar noch im Knast vernetzen, organisieren und nicht spalten lassen wollen, sind dem Staat ein Dorn im Auge. Deswegen versuchen die Repressionsorgane mit allen möglichen Mitteln, diese Menschen zu brechen. Andreas ist einer von denen, die sich nicht mundtot machen lassen. Er kämpft, rebelliert und bleibt widerständig. Damit ist er nicht allein. Es gibt viele Gefangene, die aktiv gegen Knäste kämpfen. Zeigt ihnen, dass sie nicht vergessen sind. Schreibt Andreas, schreibt allen anderen Gefangenen und wehrt euch gegen die Verantwortlichen von Knast und Repression. Zum Abschluss erwähnte die Lebensgefährtin von Andreas Krebs noch einen wichtigen Spendenaufruf, denn sie müssen ca. 1000 Euro für ein gerichtliches Gutachten auftreiben, was für den Prozess in Italien sehr wichtig werden wird. Die Webseite, auf der man alle diese Details auch erfahren kann, die heißt andreaskrebs.blackblocks.org und ich sage das nach dem Redebeitrag, den wir jetzt gleich nochmal hören, nochmal durch. Dank für die Solidarität ihm gegenüber und auch der Post. Leider hat er diesen Monat keinen Einkauf bekommen, so wie des Öfteren nicht und kann zwecks Briefmarken schlecht zurückschreiben. Der Anwalt hatte mir eine SMS geschickt, wo er 1000 Euro benötigt für Auslesung und Verschärfung dieses Tankstellenvideos, um besser Andreas seine Unschuld zu beweisen, da die Gegenpartei von dem Nibela behauptet, Andreas hätte einen Gegenstand in der Hand und hätte Massimo damit niedergeschlagen, trotzdem die Ärzte im Krankenhaus bei der Obduktion keine Verletzung am Kopf feststellte. Der Anwalt sagt, es ist trotzdem dringend notwendig, diese 1000 Euro für diese Auslesung zu sammeln, da es besser wäre, das Video zu erhellen und damit die Unschuld von Andreas besser zu beweisen. Wenn es möglich wäre, würde ich mich über jeden Euro freuen, den ich dann weiterleiten kann. Wie gesagt, ich danke euch auch für die Solidarität im Oktober, wo ich zu meinem Mann nach Italien reisen konnte, was ohne euch nicht möglich war oder gewesen wäre. Und daher bedanken wir uns beide. Andreas lässt viele Grüße an euch senden und bleibt stark und wünscht euch auch viel Kraft. So, ich hoffe, wir können hier bei Radioaktiv euch den Fall von Andreas Krebs ins Bewusstsein bringen. Besucht doch mal die Webseite andreaskrebs.blackblocks.org, also Blackblocks Englisch, Black und dann Blocks mit einem G. andreaskrebs.blackblocks.org. Da findet ihr zum Beispiel seine Haftadresse, ihr könnt ihm schreiben, denn jede Post an Gefangene ist nicht nur eine Freude für sie, sondern natürlich auch ein Zeichen an die Repressionsbehörden, dass der Fall international beobachtet wird. Das könnte gerade jetzt, wo ihm medizinische Behandlung verweigert wird, bestimmt einiges bewegen. Wenn ihr etwas Geld spenden wollt, könnt oder vielleicht weitere Öffentlichkeit organisieren wollt, dann ist der Blog ebenfalls empfehlenswert für Kontaktaufnahme und Hintergrund und so weiter und so fort. Also schaut ihn euch nochmal an, den Blog. andreaskrebs.blackblocks.org. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Am 8. März wird international zum Frauenstreik aufgerufen. Frauensternchen, die Schreibweise, Frauensternchen-Streik. Und am vergangenen Wochenende gab es in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin ein zweites bundesweites Vernetzungstreffen von Gruppen, die diesen Frauenstreik organisieren. Und Lisa von Radio Korax, die hat sich mit Alex Wischnewski unterhalten und sich mit ihr über den Stand der Mobilisierung, der Treffen selbst und der Hintergründe zum Frauenstreik unterhalten. Das Ganze wurde bei Radio Korax in der Sendereihe Korax Feminismus Gender gesendet, und zwar bereits am 18. Februar. Und wir freuen uns, dass wir das jetzt hier übernehmen dürfen und sagen nochmal vielen Dank an die Autorin und Radio Korax. Also wir befinden uns jetzt hier auf dem zweiten bundesweiten Frauenstreiktreffen in Berlin. Findet das gerade statt und das kommt jetzt langsam zum Ende. Es ist am Sonntag, so gegen Mittag, und ich sitze jetzt hier mit Alex Wischnewski zusammen. Und Alex, wer ist denn jetzt hier überhaupt so zusammengekommen zu dem Vernetzungstreffen von den Bündnissen des Frauenstreiks in Deutschland? Zum einen sind die verschiedenen Netzwerke in den Regionen hier zusammengekommen. Wir haben gestern mal versucht, so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, dass jetzt 17 lokale Gruppen hier vertreten sind von insgesamt unglaublicherweise 40 Stück in ganz Deutschland. 17 haben Leute hierher geschickt. Viele sind aber jetzt auch schon lokal so eingespannt, dass sie leider nicht mehr hierher kommen konnten. Und dann gibt es aber auch immer wieder Frauen, die uns einfach vorbeikommen wollen und mitreden wollen, die nicht Zeit haben, sich die ganze Zeit zu organisieren, aber die bei der Sache dabei sind, sodass wir übers Wochenende so 250 Frauen und Queers dann waren. Was ist denn jetzt so an dem Wochenende überhaupt passiert? Also ihr habt am Freitag fing die Versammlung an, Freitagabend wurde sich das erste Mal getroffen, am Sonntag endet die Versammlung. Was waren denn da so die Sachen, die da an dem Wochenende passiert sind und vielleicht auch Ziele, die ihr vor Augen hattet, die erfüllt werden sollen vielleicht oder erarbeitet werden sollen? Wir hatten uns ja das erste Mal getroffen im letzten November, und da stand eben ein gemeinsamer Aufruf im Zentrum. Und jetzt wollten wir das halt in einem zweiten Schritt nochmal konkretisieren, was am 8. März passieren soll, wie wir uns da auch gemeinsam abstimmen können. Das Ganze ist ja angelegt als dezentrale Aktion in ganz Deutschland, aber natürlich wollen wir uns aufeinander verbinden, und deshalb stand dieses Mal im Zentrum, wie wir unsere Aktion aufeinander beziehen, auch zu erfahren überhaupt, was in allen Städten geplant ist. Wir haben jetzt zum Beispiel entschieden, dass wir eine gemeinsame Aktion um 11:55 am 8. März machen. Wir haben entschieden, dass wir alle die Farbe Lila benutzen, um das auch irgendwie sichtbar zu machen im Straßenbild. Und jetzt haben wir auch noch mal sehr diskutiert über gemeinsame Forderungen. Also es war die ganze Zeit, war so ein bisschen die Frage, wenn wir Forderungen aufstellen, schließen wir dann wieder Menschen aus, weil Forderungen fehlen? Können wir uns überhaupt auf bestimmte Sachen einigen, weil wir so schon auch sehr verschieden sind? Aber interessanterweise haben wir dann doch sehr viele ähnliche Ideen oder Anliegen und konnten uns da jetzt auch nochmal drauf einigen, die wir jetzt auch nochmal öffentlich machen können. Da wollte ich auch eigentlich einhaken, denn jetzt in über 30 Städten gibt es jetzt schon Frauenstreikbündnisse, da wird sich organisiert, und es sind so verschiedene Personen, die da zusammenkommen und sich organisieren. Was sind denn dann vielleicht die gemeinsamen Forderungen, die ihr da stellt? Ich glaube, das Gute beim Streik im Gegensatz zu früheren Organisierungen ist tatsächlich, dass allein das Instrument des Streiks schon nochmal, dass die Idee von Arbeit und von Tätigkeit von Frauen ins Zentrum rückt, sodass es schon bestimmte Grundlagen gibt, zum Beispiel besondere sowohl finanzielle wie auch soziale oder Zeit, Anerkennung von unterschiedlichen Tätigkeiten, die Frauen die ganze Zeit machen. Das sind einfach Dinge, auf die wir uns hier sehr, sehr leicht einigen können, weil genau das hinter der Streik steckt von Anfang an. Dann geht es uns aber auch sehr stark um Rechte von geflüchteten Frauen, von asylsuchenden Frauen, die auch wichtigen Teil unserer Bewegung darstellen. Aber auch sowas wie jetzt 219er abschaffen, was überall im Land diskutiert wird, ist natürlich auch bei uns Thema. Jetzt war das zweite bundesweite Frauenstreiktreffen, das jetzt in Berlin stattgefunden hat. Und auch erst die zweite Möglichkeit, sich mit so vielen Frauen und Queers auszutauschen. Und da sind ganz viele Diskussionen auch aufgekommen. Und ihr habt jetzt auch zwei Blöcke dazu benutzt, um über die Forderungen zum Beispiel zu streiten und zu argumentieren und das auszuhandeln. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, was da so Diskussionspunkte waren, beziehungsweise wie mit ja, Diskussionen und vielleicht auch, wenn man sich halt nicht einig ist, wie wird denn damit umgegangen? Genau, das ist eine gute Frage, weil wir testen auch immer noch so aus, wir lernen uns gerade kennen, wie viel Zeit brauchen wir in einer großen Runde zu diskutieren, wann diskutieren wir klein, wann brauchen wir Entscheidungen, wann nicht, welche Form von Entscheidung. Und diese Fragen durchziehen auch die ganzen Diskussionen auch um die Forderungen. Zum Beispiel bei den Forderungen, wie gerade schon angedeutet war, eine Debatte, brauchen wir die überhaupt oder nicht? Also gerade wegen so einer Frage auch von Verhältnis von Reform und Revolution, also wie konkret stellen wir Forderungen an die Regierung oder an die Politik, also wie genau formulieren wir das denen aus sozusagen. Dann sind auch so Fragen wie, wen sprechen wir damit an, die natürlich sehr unterschiedlich sind. Wir hatten jetzt gerade eben eine längere Diskussion darüber, müssen wir eigentlich nochmal konkret sagen, dass wir gegen Patriarchat und Kapitalismus sind? Oder wird es nicht eigentlich klar durch die ganzen Forderungen, die wir stellen? Wären die Forderungen eine Chance, diese zwei Begriffe in eine Debatte einzubringen? Oder wäre das eher Ausschlussgrund für viele, uns zu unterstützen, wenn wir das nochmal so explizit ausformulieren? Das sind strategische Fragen, das sind aber auch teilweise inhaltliche Fragen, weil unter Patriarchat oder unter Kapitalismus auch Leute dann doch nochmal was Unterschiedliches verstehen oder eine unterschiedliche Vorstellung davon hat. Das sind alles Diskussionen, die wir weiterführen wollen. Also wir sagen immer, wir sind ein Prozess. Wir haben jetzt auch heute nochmal vereinbart, dass wir uns im nächsten halben Jahr sogar zweimal treffen, was total großartig ist und was uns hoffentlich auch nochmal Zeit gibt, viel, viel mehr zu reden. Das Bündnis in Berlin, das war ja eines der ersten Bündnisse, die bundesweit existiert haben. Und ich glaube, du warst auch maßgeblich involviert für die Entstehung dieses Bündnisses. Das Bündnis in Berlin habe ich auch so ein bisschen als einen Anstoß wahrgenommen für die Mobilisierung bundesweit. Was war denn deine Motivation, dich für einen Frauen-Queer-Streik zu da Kraft rein zu investieren? Und wo hast du denn da die Dringlichkeit und Notwendigkeit gesehen? Ich finde es total toll, was in den letzten Jahren passiert ist, schon bei den ganzen Frauenkampftagsbündnissen, die hauptsächlich eine Demo organisieren. Also da müssen wir auch sagen, es ist eigentlich total krass, dass es in Berlin das erst seit 5 Jahren gibt überhaupt, so eine starke Demo. Und trotzdem hat es da schon auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen zu so einer Institution verkommen. Es ist so ein Ritual geworden, wo man halt hingeht und dann geht man halt wieder weg. Und es war total viel Arbeit dahinter und Hut ab an die Genossinnen. Aber es war klar, wir müssen eigentlich so einen Schritt weitergehen. Und ich engagiere mich schon seit längerem gegen Femizide, also die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, und lehnen uns da an Ni Una Menos in Argentinien. Und die haben dort ja auch das Streikinstrument etabliert, weil sie eben gesagt haben, man kann die Gewalt gegen Frauen mit den ökonomischen Bedingungen, in denen sie stattfinden, verbinden. Und deshalb funktioniert auch dieses Arbeitsinstrument, um Gewalt zu thematisieren. Und das fand ich einfach sehr überzeugend und sehr spannend. Und als wir dann die Bilder aus Spanien gesehen haben, war es relativ leicht, hier Leute dazu zu motivieren, sich da anzuschließen. Wir haben zum ersten Treffen eingeladen und waren gleich von Anfang an über 50 Leute beim ersten Treffen, und das hat sich einfach so rasant weiterentwickelt. Und genau, da musste man eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel tun, weil die Leute einfach schon vollkommen bereit waren dafür. Jetzt ist ja der 8. März vom Abgeordnetenhaus zum gesetzlichen Feiertag in Berlin erklärt worden. Was ist denn da die Position von euch dazu und welche Auswirkungen hat das auf den Streik in Berlin? Ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche Einschätzungen auch, aber letztendlich ist es uns einfach nicht so krass wichtig. Also natürlich war im ersten Moment, als der ausgerufen wurde, waren wir alle relativ perplex. Es kam sehr schnell und wir hatten schon Mobilisierung in den Betrieben gemacht und natürlich ist man dann erstmal demotiviert. Gleichzeitig ist es ja das Besondere am Frauenstreik, eben sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit zu bestreiken. Und die findet ja trotzdem noch statt. Außerdem finden auch Arbeiten zum Beispiel im Krankenhaus weiter statt, weil das eben die Sorgearbeit ist, die man nicht so einfach ablegen kann und die eben hauptsächlich Frauen machen. Und deshalb versuchen wir, diese unbezahlte Arbeit, Care-Arbeit und die Care-Arbeit im Krankenhaus stärker in den Fokus zu nehmen und wollen uns damit Aktionen darauf konzentrieren. Und wir hoffen einfach dadurch, dass dann vielleicht doch auch mehr Leute nicht zur Arbeit gehen müssen, dass wir in diesen Sparten dann nochmal unsere Aktionen nochmal bündeln können und vielleicht auch im ersten Jahr schon erfolgreicher sind, als man erwarten könnte. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was ihr denn, also ob du so einen kleinen Ausblick auch noch geben kannst auf den 8. März, was da so bundesweit laufen wird und vielleicht auch ja darüber hinaus, was denn so passieren wird. Das ist total schwierig, weil ich denke die ganze Zeit, ich verfolge das alles sehr aufmerksam und ich erfahre trotzdem jeden Tag mehr Sachen, die eigentlich bundesweit geplant werden. Also was ich zum Beispiel, also ich will damit sagen, ich weiß ganz, ganz arg vieles nicht, weil es einfach ultra schwierig ist zu überblicken. Aber es sind in vielen Städten eben so Störaktionen geplant, so eine Rückeroberung von öffentlichem Raum. Es sind kämpferische Mittagspausen geplant. Es gibt anscheinend auch einzelne Betriebe tatsächlich, die das angehen mit Streik. Und es gibt Streikcafés, sehr viele, also dass Orte gebildet werden, wo Frauen hinkommen können und sich darüber austauschen können, genau auch darüber, wie soll es nach dem 8. März weitergehen. Ich weiß, dass wir jetzt als bundesweite Vernetzung, wir haben gesagt, wir treffen uns schon im Juni wieder, um genau so eine Auswertung und wie weiter zu besprechen. Ich glaube, sehr viel davon hängt auch einfach ab, wie tatsächlich der 8. März dann läuft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele immer noch nicht von uns gehört haben und dass der 8. März da helfen wird. Und dann werden auch noch mal mehr dazukommen und dann wollen wir es natürlich auch mit denen zusammen besprechen. Ihr hörtet ein Interview vom vergangenen Wochenende von Radio Korax. Lisa von Radio Korax hat mit Alex Wischnewski sich über den Stand der Mobilisierung, das Treffen und die Hintergründe zum Frauenstreik unterhalten. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass wir diesen Beitrag übernehmen durften. Out. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Heute in der Sendung. Heute am Mittwoch um 19 Uhr, also 2 Stunden nach dieser Sendung, gibt es in der Meuterei eine Infoveranstaltung unter dem Motto: Wer hat uns verraten? Metadaten. Das Ganze ist ein offenes Treffen von der Initiative No War Berlin aus dem Veranstaltungstext. Hinter dem Schlagwort Digitalisierung verbergen sich umfassende gesellschaftliche Veränderungen. So wird nicht nur die Kriegsführung durch technologische Entwicklung revolutioniert, sondern auch unser alltägliches Leben verändert sich nachhaltig. Der Gebrauch von digitalen Endgeräten, von Computern bis zum Smartphone erleichtert es emanzipatorischen AktivistInnen nicht nur, sich zu organisieren und aktiv zu werden, denn auch die Repressionsbehörden rüsten ihr Arsenal auf, um soziale Bewegungen, darunter auch AntimilitaristInnen, zu überwachen und zu kontrollieren. Die dafür nötigen Daten liefern wir meist selbst durch unsere Handys, Smartphones und Computer. Mit ihrer Hilfe werden Bewegungsprofile erstellt, Kommunikation mitgeschnitten und Diagramme darüber erstellt, wer mit wem in Kontakt ist. Während des offenen Treffens wollen wir darüber sprechen, wie wir überwacht werden und welche wirksamen Maßnahmen es gibt, sich davor zu schützen, damit wir weiterhin wirksam gegen Krieg, Militarisierung, Patriarchat und Kapitalismus aktiv sein können. Weitere Informationen gibt es auf dem Weblog nowar.blogsport.de und diese Veranstaltung heute bereits um 19 Uhr an der Meuterei. Die findet ihr in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg zwischen den U-Bahnhöfen Cottbusser Tor auf der Linie U1 U8 oder dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Am Freitag um 19 Uhr gibt es einen Vortrag am FAU-Lokal. FAU, das ist die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion Anarcho-Syndikalistinnen. Da geht es um radikale Arbeitszeitverkürzung als konkrete feministische Forderung und im Veranstaltungstext ist zu hören: Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung schließt nicht nur an gewerkschaftliche Forderungen der Vergangenheit an, sondern setzt gleichzeitig neue Maßstäbe in Sachen Gleichberechtigung in der Arbeitsteilung und der finanziellen Sicherheit aller. Dieser Vortrag am Freitag um 19 Uhr. Das FAU-Lokal findet ihr in der Grüntaler Straße 24 in Berlin-Wedding zwischen den S-Bahnhöfen Bornholmer Straße und Gesundbrunnen, und am Gesundbrunnen hält ebenfalls die U-Bahn-Linie 8. Am Samstag dann eine Veranstaltung um 19 Uhr in der Vierten Welt. Das Thema der Veranstaltung ist Geschlecht und Klasse, Strategien der Befreiung. Und das ist ein Buch von Andrea Datri. Sie ist in Berlin, sie ist eine argentinische Feministin und gleichzeitig ist Lilly Schön mit ihr zugegen, die ist Übersetzerin des Buches aus dem Veranstaltungstext. Nagis Nassimi, Gründerin von Brot und Rosen Deutschland und Aktivistin aus Betrieben weltweit, entsteht eine neue Frauenbewegung. Massenmobilisierung und Streiks gegen Gewalt und Feminizide, für das Recht auf Abtreibung, für gleichen Lohn, für gleichwertige Arbeit bringen Millionen auf die Straße. Auch in Deutschland gewinnt die Frauenbewegung mit dem Aufruf zu einem Frauenstreik am 8. März an Fahrt, inspiriert unter anderem von der Frauenbewegung in Argentinien. Frauen sind besonders von Prekarisierung betroffen. Outsourcing, Leiharbeit, Befristung treffen überproportional stark Frauen. Gerade diese Themen sind in Berlin in den vergangenen Jahren zentrale Konfliktpunkte bei Arbeitskämpfen gewesen. Nicht selten auch im Verantwortungsbereich des Landes Berlin. Die Frauenbewegung greift immer stärker auf traditionelle Methoden der Arbeiterinnenbewegung zurück, um die Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Da die globale Arbeiterinnenklasse heute so weiblich ist wie nie zuvor, kommt den Frauen in ihrer Reihe in den gemeinsamen Kämpfen gegen Ausbeutung und Unterdrückung eine zentrale Rolle zu. Was ist die Verbindung zwischen Klasse und Geschlecht, zwischen Ausbeutung und Unterdrückung? Und welche Strategien braucht die neue bzw. wiederentstehende Frauenbewegung, um Kapitalismus und Patriarchat gemeinsam anzugreifen? Diese Frage wollen wir am 23. Februar in Berlin gemeinsam mit der argentinischen Feministin und Marxistin Andrea Datri diskutieren. Ihr Buch Brot und Rosen, Geschlecht und Klasse im Kapitalismus, was auf Deutsch übersetzt von Lilly Schön vorliegt, zur Einführung in die Geschichte der sozialistischen Frauenbewegung und die Debatte des Feminismus heute, erscheint im Februar im traditionsreichen Argument Ariadne Verlag. Bei der Veranstaltung werden wir auch über den konkreten Herausforderungen einer Frauenbewegung in Deutschland diskutieren, mit Nargis Nassimi, einer Anführerin der in Deutschland neuen sozialistisch-feministischen Gruppe Brot und Rosen, und mit betrieblichen Aktivisten aus Berliner Arbeitskämpfen und Aktivistinnen des Frauenstreiks. Diese Veranstaltung am Samstag um 19 Uhr in der vierten Welt, die vierte Welt findet in der Adalbertstraße 4 in Berlin-Kreuzberg, nahe der U-Bahn-Station Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. Am Sonntag um 20.30 Uhr könnt ihr ins Tommy Weisbecker Haus gehen, denn da ist das Drugstore im Exil mit dem Katerkino. Denn das Drugstore macht weiter, so auch das Drugstore Katerkino, und sie laden euch herzlich ein zu einem entspannenden Abend mit stets wechselnden Filmen. Diesen Sonntag um 20.30 Uhr im Tommy Weisbecker Haus, das findet ihr in der Wilhelmstraße 9 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem Halleschen Tor auf der Linie U1 oder U6. Letzte Veranstaltung haben wir für Montag herausgesucht, und zwar das Anarchistische Café um 20 Uhr in New York in Bethanien. Da geht es um Verbot links unten, Verbot rote Hilfe, Fragezeichen, aus dem Veranstaltungstext. Diskussionsveranstaltung mit einer Aktivistin der Roten Hilfe, Verbotsandrohung gegen die Rote Hilfe, ein Verbot von links unten in die Media, neue Polizeigesetze, wie gehen wir mit dem Repressionsdruck um, welche Strategien stehen uns zur Verfügung und wie können wir trotz des Drucks der Repressionsorgane handlungsfähig bleiben. Wer Lust hat, kann gerne ab 17.30 Uhr schon zum Gemüseschnippeln kommen. Ab 19.30 Uhr gibt es dann veganes Essen für alle auf Spendenbasis und anschließend die Veranstaltung. Das Ganze am Montag in New York in Bethanien. Das findet ihr am Marianplatz 2a in Berlin-Kreuzberg. Das ist zwischen den U-Bahnhöfen Görlitzer Bahnhof oder Cottbusser Tor auf der Linie U1 oder auch dem S-Bahn vom Ostbahnhof. Ja, soweit unsere ausführlichen Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Es gibt eine Menge weiterer interessanter Veranstaltungen. Die findet ihr auf dem Webblog www.stressfaktor.squad.net. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Radical Politics. Ich bin oft amüsiert, wenn ich lese, höre oder sehe, wie ein Politiker seine politischen Gegner als radikal kritisiert. Das soll die so gescholten als irgendwie komisch geartete schräge Vögel darstellen und in der politischen Auseinandersetzung isolieren. Aber was wäre die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ohne die sogenannten Radikalen? Sie waren im Verlauf dieser Geschichte so verbreitet wie Präriegras. Wie hätte diese neue Nation auch ohne diese Radikalen geboren werden können, die bereit waren, sich militant gegen die britische Krone aufzulehnen und deren Truppen aus den amerikanischen Kolonien zu vertreiben? In dieser Epoche des 18. Jahrhunderts war Europa noch von den feudalen Erbmonarchien mächtiger Königshäuser beherrscht. Nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg, erwährte von 1861 bis 1865, waren es die Anhänger der Republikanischen Partei, die sich als Radikale der Sklaverei widersetzten. Sie kämpften dafür, dass die aus Afrika verschleppten Sklaven als Bürger der Vereinigten Staaten anerkannt wurden und das Wahlrecht erhielten. Dagegen und für die uneingeschränkte Herrschaft der Weißen kämpften die Demokraten, ohne deren Partei die rassistische Terrororganisation Ku Klux Klan nicht Angst und Schrecken hätte verbreiten können. Es waren also auch in dieser Zeit Radikale, die für die Ideale der Freiheit gegen Könige und Kaiser und für ein Ende der Sklaverei kämpften. Unter dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Rutherford Hayes riss die Republikanische Partei 1877 das Ruder herum und verriet die schwarzen Republikaner des Nordens und die Schwarzen in den früheren Sklavenhalterstaaten im Süden der USA. Diese politische Kehrtwende der ehemalig glühenden radikalen Gegner der Sklaverei schaffte erst die Voraussetzung für den Aufstieg der Demokraten und ihre politische Autonomie. Die Armee der Nordstaaten, die 1865 den Sieg über die Südstaaten der Konföderierten errungen hatte, verließ den Süden der Plantagenwirtschaft und überließ den vielen dort lebenden Schwarzen schutzlos dem weißen Terror. Der Radikalismus aufrechter US-Bürger schien offenbar an seine Grenze gestoßen zu sein. In den 1960er Jahren gingen dann aus der unterdrückten schwarzen Bevölkerung radikale Kräfte hervor, die im Norden und im Süden einen entschlossenen Freiheitskampf aufnahmen. Wie aus den Lehren der Geschichte zu erwarten war, wurden auch sie von politischen Kräften der US-Gesellschaft verraten, die meist von republikanischen Politikern angeführt wurden. Fortschrittliche Radikale wie Reverend Martin Luther King Jr., Malcolm X, Hugh Percy Newton und tausende andere kämpften für die Freiheit der Schwarzen. Andere Radikale kämpften für ein Ende des Krieges der USA in Vietnam. Was lernen wir daraus? Radikale und Revolutionäre kämpften seit jeher für die Befreiung von allen Formen der Unterdrückung. Und, soweit ich es selbst miterlebt und gesehen habe, war das eine gute Sache. And the last I love, that was a good thing. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original unter dem Titel Radical Politics am 10. Februar 2019 auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 18. Februar 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. You Radioaktiv Demo-Ticker. Erste Kundgebung ist morgen um 16 Uhr und zwar am Kurfürstendamm 177 vor dem Firmensitz der Pierce Global Real Estate Germany. Und das Motto der Kundgebung ist: Syndikat bleibt. Das Kneipenkollektiv Syndikat schreibt selber: Wie ihr wisst, wurde am 14. Januar Räumungsklage gegen uns eingereicht. Falls Pierce Global gedacht hätte, das würde uns zum Aufgeben bewegen, haben sie falsch gedacht. Jetzt erst recht, den Protest zu den Verantwortlichen tragen. Die Forderung ist kurz wie einfach: Syndikat bleibt. Weitere Infos findet ihr auf dem Blog syndikatbleibt.noblogs.org. Und der Firmensitz der Pierce Global Real Estate Germany ist am Kurfürstendamm 177 im Zentrum Berlins. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist der Adenauer Platz auf der Linie U7. Am Montag dann, das ist der 25. Februar, um 15.40 Uhr gibt es am S-Bahnhof Ostkreuz einen gemeinsamen Zugtreffpunkt zur Anti-Nazi-Demo in Templin. Aus dem Aufruf: Am 25. Februar wollen Rechtsextreme durch Templin laufen. Sie kritisieren die unfaire Sozialpolitik, doch bieten als einzige Lösung Rassismus. Ihre Wut adressieren sie an Geflüchtete, ohne zu verstehen, dass diese das falsche Ziel sind. Deshalb werden wir am 25. Februar auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus keine Lösung sind. Der Treffpunkt in Templin ist um 17.20 Uhr am Parkplatz Kurpark Templin, das ist Feldstraße, Ecke Schreberweg. Und für die gemeinsame Anreise aus Berlin gibt es einen Treffpunkt mit dem Zug, und zwar am Bahnhof Ostkreuz, am Gleis 14. Und die Uhrzeit dafür für die gemeinsame Anreise aus Berlin ist 15.40 Uhr. Ja, soweit der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Veranstaltungshinweise findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Weia, mir läuft die Sendezeit davon. Ich muss mal verabschieden. Will noch auf den Podcast hinweisen. In wenigen Stunden wird er auf unserer Blogseite www.radioaktivberlin.blogsport.de zu finden sein. Könnt ihr gerne auch weiterleiten an Freunde und Bekannte in den sozialen Netzwerken und sonstigen Internetangelegenheiten eures Vertrauens. Das letzte Wort hat wie immer der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange hier in dieser Sendung so bleiben, bis er endlich frei ist und das hier selber durchsagen kann. Bis dahin macht's gut, beziehungsweise bis übernächste Woche. Nächste Woche sind wir hier nicht auf Sendung, sondern die Kollegen von Mampas senden dann um 16 Uhr. Aber im März sind wir dann wieder da, am ersten Mittwoch im März gleich mit zwei Sendungen. Aber das findet ihr auch alles auf der Webseite fr-bb.org, Freie Radios Berlin Brandenburg.org. So, jetzt bin ich raus, macht's just, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.